Big Urge. Du bist im Fall für den Onkel Doktor. Denn das Urge kommt, lass dir Hund ein erzählen von einem echten Top Dog. Ich geb dir Böse und so lang, bis die Cops kommen. Ich bin Most Wanted, geh und seh mich auf www.fbi.com. Keine Sorge, Freund, der Erfolg kommt. Ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Scheiß-Song dein Kopf bombt. Dein Herz, der Track hört sich an wie ein Pop-Song. Beginn von vorn, was du Raw nennst, für mich nicht mehr als ein Softporn. Du redest von deinem Eis und meinst, du bist in Top-Form. Dieser Scheiß und dein Hals ist leichter als eine Kette aus Popcorn. Ich shoot und du Typ weißt nicht, woher die Shots kommen. Nimm mir das Mic und misshandel dich rum, wie Estes, ja, die Popcorn. Wir sind ein Team von Profis, du bist ein Team mit deinen Homies. Ich geb dir 7 Sekunden wie Houston und du, bevor du meinen Code riechst. Ruf ruhig die Police, doch davor unterschreib diese Police. Du machst nur Geld, wenn irgendjemand dich totschießt. Oh, ich hab gehört, du Punk willst battlen, komm, ich reiß dich in Stücke. Oh, ich schick dich Bastard auf direktem Weg zum Teufel, das ist Optik. Oh, ich brauch nicht mal zu rhymen, du fickst dich selbst, du Punk, komm, ich helf dir. Oh, wir stürmen dein Dorf, brenn es nieder und du fließt, das ist Optik. Oh, ich hab gehört, du Punk willst battlen, komm, ich reiß dich in Stücke. Oh, ich schick dich Bastard auf direktem Weg zum Teufel, das ist Optik. Oh, ich brauch nicht mal zu rhymen, du fickst dich selbst, du Punk, komm, ich helf dir. Oh, wir stürmen dein Dorf, brennen es nieder und du fließt, das ist Optik.